Abschnitt 2 aus Mümmelmann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Mümmelmann von Hermann Löns. Murkerichs Minnefahrt. Auf der Spitze der großen Pyramide stand ein Mann. Der Abend hatte die gelbe Wüste in braune und blaue Farben getaucht, hatte die Palmen und Kuppeln der fernen Stadt mit Gold und Purpur umwebt. Der Mann auf der Plattform des Riesenhauses sah die zauberhaften Farben, die märchenhaften Töne nicht. Er war das ganze Ägypten satt, die eleganten Reisenden, das schmierige Volk, den Spielsaal und die Blumengärten. Traumverloren sah er nach Norden hin. Da zuckte er zusammen und sah sich um. Nicht der Ruf der Eule war es gewesen, der ihn aus seinem Sinne geweckt hatte, nicht das von Weitem heranschallende Geschrei der Kameltreiber. Nein, ein ganz anderer Laut, der ihm die gelben Troddeln der Haselbüsche in dämmerigen Wald, Drosselschlag und Ammernsang vor die Seele rief. Er rieb sich die Augen und lächelte. »Ich habe geträumt«, dachte er. Aber da war er wieder, der seltsame, tiefe, quarrende Ton, das »Quack, quack, quack«, und da kam es auch schon herangestrichen. Ein schwarzes Ding, eulenhaft die Fittiche bewegend, zwischen denen ein langer, senkrechter, schwarzer Strich sich abhob und verschwand in der Dämmerung. Das war Murkerich. Auch dem war dieses Ägypten langweilig geworden mit seinen Palmen, seinem Nilschlick, seinen fetten Fliegenmaden und Kamelmistkäfern. Nach weißschimmernden Birkenwäldern sehnte er sich, nach braunem Falllaub zwischen goldenen Schlüsselblumen, jungen Fichten und breiten Weißdornbüschen und einem ordentlichen, deutschen Regenwurm. Er morgte verdrießlich, als ihm eine große Fledermaus mit einem blattähnlichen Gewächs auf der Nase etwas zuzwitscherte, das er nicht verstand, strich weiter den Nil hinauf und pfuizte schnell sein Psewit in den Abend hinein. Antwort erhielt er wohl, aber Begleitung bekam er nicht. »Noch zu kalt da oben«, pfuizte Kulpsauge. »Noch keine Würmer draußen«, quarte Silberstert. »Noch Frost im Boden«, wisperte Stecherine. Da reiste Murkerich allein. Im Garten des Augustinerkellers in München ging ein Mann. Er ließ sich die Abendluft um die Stirn ziehen, denn arg viele Maße Bier hatte er binnen. Plötzlich blieb er stehen und sah nach dem Himmel, wo ein einziger, kleiner, blasser Stern blinzelte. »Herrgott, Faxen«, brummte er vor sich hin. »Hab i ein Rausch, allweil hab i moant, dass i die Schnepfen hör.« Einen Rausch hatte er, aber richtig gehört hatte er doch. Murkerich hatte Afrika hinter sich, das Mittelmeer und den Balkan, Tirols weiße Gipfel und Bayerns dunkle Berge. Viele Gefahren zu Wasser und zu Lande hatte er erlebt, Seesturm und Meeresgewitter, Lawinengepolter und Telegrafendrahtsurren. Am Gardasee stellte eine verwitwete Schnepfin seinem Herzen Garn und Schlingen und wollte ihn bewegen, dort zu bleiben. Er pfuizte ihr etwas und strich weiter. Über dem Dorfe Sievershausen im Solling stand ein Mann. Rotkehlchen und Amseln sangen, Waldwühlmäuse pfiffen im Falllaub. Unten im Dorf rief der Totenvogel und im hohen Ort lachte der Kauz. Still zufrieden lauschte der Mann den Stimmen des Vorfrühlings. Auf einmal durchfuhr ihn ein Ruck. Er riss das Gewehr von der Schulter, spannte und packte an, sah sich wild um und ließ die Waffe wieder sinken. Er schüttelte den Kopf und lachte in sich hinein. »Ich dachte, ich hörte schon die erste, aber wir haben ja noch nicht einmal Reminiscere.« Er hatte doch richtig gehört, und wenn der Kauz nicht gerade solchen großen Schnabel gehabt hätte, dann hätte Murkerichs Minnefahrt schon hier ein Ende gehabt. Aber Glück muss ein junger Schnepfenhahn haben. Schon im Taunus waren ihm die Schrote um den Stecher gepfiffen und in seinem linken Fittich fehlte die Spitze der Mahlfeder. »Die kann ich missen«, hatte Murkerich gedacht. »Die ist ja doch bloß zum Start da«, und war weiter gestrichen. Und diese Nacht strich er noch weiter, bis er seine engere Heimat erreichte, den Altener Wald bei Hannover. Da strich er laut, pfuizend in der Frühdämmerung die Gestelle auf und ab, fiel, als die erste Drossel pfiff, todmüde unter einer Schirmfichte ein und schlief wie tot. Ein Rascheln im Laube weckte ihn. Eine Waldmaus wäre ihm fast auf den Kopf gesprungen. Als er sich spreizte, fuhr sie zitternd in ihr Loch. Die Sonne stand schon hoch und behaglich genoss Mokerich, Flügel und Ständer von sich streckend und das Halsgefieder aufrichtend, ihre Wärme. Dann richtete er sich auf, gähnte gefährlich, trippelte einige Schritte vorwärts, bis er an dem kleinen Ellernbruch anlangte, wo die ersten Blätter und Blüten sich dem pechschwarzen, nassen Boden zeigten. Dort stellte er den Stecher senkrecht, fuhr damit über die goldenen Blüten des Milzkrautes, die fetten Blätter des Ahornstabes, die blauen und weißen von Leberblume und Windröschen, bohrte den Stecher in den Boden, verführte mit den Ständern ein seltsames Getrampel, wobei er ab und zu leise schnurrte, und holte alle Augenblicke einen krampfhaft sich windenden Regenwurm oder eine langgeschwänzte Sumpffliegenlarve heraus, die er sich dann mit kurzem Ruck einverleibte. Dann trippelte er wieder unter seine Schirmfichte und schlief weiter. Als die Dämmerung die Bäume zusammenschmolz und der Kauz sein hohles Lied sang, wachte Mokerich auf. Der Abend war lau und die Luft dumpf, so recht geschaffen für ein zärtliches Flugspiel über den Wipfeln der Birken. Aber ihm lag noch die lange Luftreise in den Knochen, und so beschloss er, weiter zu schlafen, da erstens morgen auch noch ein Tag und zweitens eine Walz auf eigene Faust eine ziemlich öde Beschäftigung sei. Da vernahm er ein brünstiges Psewitt, und er schwang sich auf und folgte dem lockenden Rufe. Auf der großen Rodung holte er die Dame ein. Qualine war es, eine Schnepfenmadame reiferen Alters, die im Frühling vor einem Jahr hier Witwe geworden war. Sie hatte damals gelobt, unvermählt zu bleiben. Aber die Liebe, das ist eine sonderbare Sache. Und wenn eine alte Scheune ins Brennen kommt, dann helfen alle guten Vorsätze nicht. Und als sie Mokerichs flehendes Morken vernahm, da tat sie zwar erst etwas verschämt, quarte etwas von Aufdringlichkeit und Belästigung alleinstehender Damen, aber die kokette Art und Weise, wie sie ihn über den Rücken anschielte, gab Kunde davon, wie heiß ihr Herz dem eleganten jungen Mann entgegenschlug. Ja, wer kann auch für die Gefühle bei solcher lauen Luft? Und so ging es denn mit Pswit und Morg Morg über die Gräben und Tümpel, Schläge und Dickungen, bald hinter, bald übereinander. Jetzt langsam und leise, dann laut und schnell, in gerader Richtung ein Gestell entlang, im Zickzack durch den Lichtschlag, wo Qualine ihrem Galan in dem Stockausschlag der Birken verschwand. Aber er fand sie bald, denn es war bei ihr nur Ziererei, und als er ihr erzählte, dass er in guten Verhältnissen lebte und ein Grundstück hätte, das sich selbst im dürsten Sommer reichlich mit Regenwürmern verzinste, da gab sie bald ihre Sprödigkeit auf und wurde aus einer älteren Witwe schnell eine junge Braut. Als Mokerich sich am anderen Tage die Sache überlegte, fand er, dass er etwas voreilig gewesen war. Seine Qualine passte doch nicht so ganz zu ihm. Sie war ein bisschen zu sehr in die Breite gegangen, ihr Gefieder war stark ergraut. Kurz und gut, eine Schönheit war sie gerade nicht. Und dieses ewige Gequarre von ihrem Seligen, das war nicht zum Aushalten. Wenn sie so schon als Braut war, wie würde sie erst später werden, dachte der glückliche Bräutigam und hörte missmutig ihrem Gequarre zu, mit dem sie ihn sogar jetzt, mittags, wenn jede richtige Schnepfe schläft, anödete. So vernahm sie vor lauter Schwatzen das leise Rauschen nicht, das hinter ihr im dürren Grase daherkam. Faul und breit lag sie da und erzählte von ihrem Seligen. Da fuhr ein rotes Ding rauschend und rasselnd durch das Gras, Mokerich strich schreiend ab und konnte eben noch eräugen, dass Reinicke Rotfoss mit Qualine Empfang davonschnürte. Unter einem gewaltigen Weißdornbusch fiel Mokerich ein. Der entsetzliche Vorfall bekümmerte ihn tief, aber bei ruhigerer Überlegung fand er, dass es so am besten für sie beide war. Glücklich wären sie zusammen doch nicht geworden. Über diesen Betrachtungen schlief er ein. Das Gezeter der Amsel weckte ihn. Die saß auf dem Dornbusch und machte einen Mordskrach, weil zwei Männer das Grenzgestell entlang gingen. Im großen Wildbruch rief der Kauz, von der breiten Wiese erklang das Schreien der Kiebitze. Kraniche trompeteten über den Forst hin, Goldammern und Rotkehlchen sangen ihre Abendlieder. Da vernahm Mokerich über sich ein tiefes, dumpfes Quarren und ein ängstliches Pfuizen. Ein alter Schnepfenhahn machte in grober Weise einer schlanken Schnepfin den Hof. Klack, klack, machten Mogerichs Flügel, und schon war er neben dem Pärchen. Der alte Hahn machte ein höchst erbostes Gesicht, als er den jungen Mann erblickte und versuchte, ihm eine zu stechen. Aber Mogerich war gewandter. Er wich ihm aus, stieg und stach ihn derart in die Seite, dass der alte Herr wutquietschend in das Quergestell einschwenkte. Mogerich wollte ihm folgen. Da fuhr ein langer, roter Strahl empor. Der alte Hahn fiel wie ein fauler Ast zu Boden. Ein Donnerschlag ertönte, Stinkrauch stieg auf und Mogerich und das kleine Fräulein schwenkten schleunigst ab. »Glück muss ein junger Mann haben«, dachte Mogerich, als er mit der Kleinen durch das Birkenbruch zickzackte. Die hatte sich so erschrocken, dass sie froh war, einen Mann bei sich zu haben. »Pfui, Zink«, hieß sie, und war noch nicht ein Jahr alt. Mogerichs Herz brannte. »So ein niedliches Ding«, dachte er, »so schlank und adrett, das ist doch etwas anderes als die alte Dame von gestern.« Und zärtlich morgend sagte er ihr die schönsten Sachen über ihre wunderschönen dunklen Seher, über die blitzenden Silberspitzen ihres Stoßes, und die Kleine legte geschmeichelt den Stecher an die Brust und dachte bei sich, »Ein reizender junger Mann, viel netter als der alte Mohkopf von vorhin.« Und in niedlicher Koketterie ließ sie ihre Stoßes silbernes Spitzenwerk leuchten, und wenn sie auch so tat, als wollte sie sich ihres Anbeters Schmeicheleien entziehen und hastig fortstreichen, sie tat nur so. Es war ein herrlicher Abend. Die Luft war weich und warm, in den Sinken braute der Fuchs, der Mond stand über den hohen Eichen. In seliger Minnefahrt strich das Pärchen über die Schläge, zickzackte um die Überhälter, ruderte durch das Bruch und fiel ab und zu kurzem Gekose an einem stillen, blitzenden Graben ein, um bald wieder in langsamem Fluge über die Gestelle zu streichen. Er in männlichem Bariton schmeichelnd und sie in hellen Diskant kichernd. Wenn er ihr erzählte, welch ein herrliches Leben sie hier im schönen Aaltänerwald führen wollten, wo der Boden so tief und locker und würmerreich ist und wo Dornbusch an Dornbusch steht, die beste Wehr gegen reiniges Tücke und Kriebtuch Heunerdeifs des Habichts Roheit. Und als sie so schwärmten und träumten, da blitzte und krachte und rauchte es, und Pfuizink stieß einen Schrei aus, stürzte, nahm sich wieder auf und flatterte in das Unterholz. Mogerich war sofort bei ihr und trieb sie zur Eile an, denn er vernahm eine laute Stimme und hörte einen Hund durch die Pfützen patschen. Da flatterte das arme Ding mit Aufwand aller Kraft ein Endchen weiter und fiel erschöpft in den gewaltigen, undurchdringlichen Windbruch. Noch ein Weilchen hörten sie den Hund hechelnd im Unterholz herumstöbern, dann ertönte ein Pfiff und alles war ruhig. Pfuizing lag auf der Seite und wimmerte ganz leise. Ihr linker Lauf war von einem Hagelkorn getroffen und gebrochen. Sie zog ihn fest an den Leib und ließ sich von Mogerich trösten. Den ganzen Tag blieb sie so liegen und humpelte erst abends ein bisschen hin und her, um zu wurmen, und Mogerich blieb immer bei ihr. Nach 8 Tagen war der Lauf fast heil. Die weichen Bauchfederchen hatten einen festen Verband darum gebildet, so dass die Kleine schon wieder ganz gut auftreten und sich auch wieder aufschwingen konnte. Es war wieder ein wundervoller Abend. So lau, so weich, so milde. Aber dem Pärchen war alle Lust am Strich vergangen. »Weißt du was, Pfuizing«, quarte Mogerich, »ich glaube, wir ziehen weiter. Wenn man immer geradeaus gegen Mitternacht streicht, dann kommt man hinter dem Meer in Länder, da gibt es kaum einen Menschen, und die da sind, die kümmern sich nicht um uns. Hier muss man ja immer wie eine Maus im Verborgenen leben und hat nichts vom Leben. Wollen wir weiter?« Pfuizing war es zufrieden, und als der Mond sich hinter den Wolken versteckte, da stiegen beide ganz hoch in die Luft, kreisten 3-mal und strichen dann geradeaus, nach dem Lande, wo es noch nette Menschen gibt. Und da leben sie heute noch. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im April 2025.